im Hauptstadtstudio in Berlin zugeschaltet. Die SPD hat angesichts des schlechten Ergebnisses ja betont, die Europawahl sage wenig aus über die politische Stimmung im Land insgesamt, sei auch nicht repräsentativ für die Bundestagswahl. Frau Adler, stimmt das oder ist das Wunschdenken der SPD? Na, ich denke, das ist Wunschdenken der SPD, denn es wurde ja bei der Europawahl eben nicht über europäische Themen abgestimmt. Das spielt für die Menschen, die dann tatsächlich wählen gehen, so gut wie gar keine Rolle. Es ist ein Stimmungstest. Und wenn man das jetzt als Erklärung heranzieht, dann spricht das auch an einer gewissen Ratlosigkeit, die übrigens nicht nur bei der SPD festzustellen ist, sondern auch bei der CDU gestern im Konrad-Adenauer-Haus zu erleben war. Da war man auch einigermaßen sprachlos und ratlos, warum die SPD nun ein so derartig schlechtes Ergebnis bekommen hat. Und man sucht natürlich nach Erklärung. Das wäre eben erstens die Mobilisierung der Wähler. Die SPD hat jetzt die dritte Abstimmung in diesem Superwahljahr verloren. Das erste Mal Hessen, das zweite Mal die Bundespräsidentenwahl und jetzt beim dritten Mal bei der Europawahl. Da gibt es eine Parallele zumindest, dass man sich möglicherweise eben zu wenig ins Zeug gelegt hat, wie bei Gesine Schwan, wie jetzt bei der Europawahl. Das hat eben nicht gereicht. Dann macht sicherlich auch ratlos, dass diese Möglichkeit oder die Leistung, die der Parteichef Hans Müntefering sicherlich vollbracht hat, nämlich die Partei zu beruhigen, zu konsolidieren, diese Streitigkeiten zum Beispiel im Verhältnis zur Linkspartei endlich zu beenden, dass sich das überhaupt nicht ausgezahlt hat beim Wähler. Und man muss auch über den Kanzlerkandidaten nachdenken. Der stand zwar nicht zur Abstimmung gestern, aber natürlich ist er eben die Figur, die ziehen soll. Er ist ein kluger Politiker, das wird niemand abstreiten, aber er kann eben offenbar keine Massen begeistern. Und inhaltlich muss man sagen, in der Wirtschaftskrise ist möglicherweise auch eben dieser fast pauschale Ruf nach Staatshilfe für die Reichen, für die Großen, eben nicht das, was die Menschen wollen, was sie als tatsächliches Lösungsmodell akzeptieren. Das wird offenbar nicht honoriert, auch wenn es der Rettung von Arbeitsplätzen dient. So pauschal geht das eben nicht. Und vielleicht noch als letzte Erklärungsmöglichkeit, Negativkampagnen, sowohl gegen die Kanzlerin und ihre angebliche Führungsschwäche oder auch gegen den Wirtschaftsminister zu Guttenberg. Das ist auch nicht das, was die Menschen wirklich wünschen. Die Union ist stärkste Kraft geworden, wenngleich sie etliche Prozentpunkte verloren hat. Inwiefern ist eine Siegerpose, wie wir sie gestern durchaus gesehen haben, angebracht? Na, sie hat im Prinzip das bekommen, was ihr die Umfragen im Moment zuschreiben. Es gibt diese große Diskrepanz zwischen der Popularität der Kanzlerin und eben der Partei. Was wiederum beruhigend ist für die CDU, ist sicherlich, dass sie 17% vor der SPD liegt, also nicht mehr Kopf an Kopf wie 2005 noch. Und die absolut beste Nachricht für die CDU, die kam gestern aus Bayern. Das war das Abschneiden der CSU, die sich, wie Volker Kauder, der Unionsbundestagsfraktionschef, gesagt hat, die sich wieder berappelt hat. Das Ergebnis erspart der Partei, und das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig, eine vielleicht zermürbende Debatte, die angestanden hätte, wenn es noch schlechter ausgefallen hätte, nämlich eine Debatte über die Wahlkampfstrategie. In Wirklichkeit führt die Union ja überhaupt keinen Wahlkampf. Sie macht es sich da relativ einfach auf die Popularität der Kanzlerin zu setzen. Das ist offenbar eine Taktik, die ausreicht. Sie riskiert nicht wirklich was. Und was wir jetzt demnächst auch erleben werden oder schon gehört haben, das ist, dass sie ihren unverbrüchlichen Anspruch auf den EU-Kommissar deutlich machen wird. Eine Entscheidung, die keinesfalls vor der Bundestagswahl fällt, wahrscheinlich erst Mitte Oktober. Aber da werden sicherlich eben Namen wie Friedrich Merz, Elmar Brok und Roland Koch nochmal heiß diskutiert werden. Die CSU hat Boden gut gemacht, auch die FDP wächst. Inwieweit sieht das bürgerliche Lager die Ergebnisse der Europawahlen als Vorbote für den September? Na, Sie sehen es natürlich so. Die FDP hat natürlich wie die CSU auch wirklich Grund zur Freude an dem gestrigen Tag. Und andererseits sieht man jetzt bei der CDU, dass es möglicherweise, wenn auch knapp reicht, da muss man noch mal eine Schippe drauflegen. Und erstaunlich war, dass gestern Roland Pofalla, der CDU-Generalsekretär, die 40% als Marke, als Ziel in den Mund genommen hat. Das hat er die ganze Zeit tunlichst vermieden. Jetzt rückt dieses Ziel vielleicht doch in eine greifbare Nähe zusammen mit der FDP und wird natürlich unbedingt als Marge genannt und angestrebt. Die CDU oder die Unionsparteien sind natürlich auch in einer ziemlich komfortablen Position. Sie können eben Schwarz-Gelb anstreben, das würde Ihnen sicherlich am besten gefallen, aber wenn es nicht reicht, dann kann man sich zurücklehnen und dann gibt es eben dann doch wieder die große Koalition. Noch kurze Einschätzung zu den Grünen, die ja zugelegt haben. Verleiht Ihnen das auch mehr Gewicht bei den Koalitionsdebatten vor der Bundestagswahl? Eigentlich nicht wirklich, denn dieser Sieg, der schmeckt ja zusammen mit der schwachen SPD eben doch nicht so süß, wie er sein könnte. Die Grünen haben eben einfach nur Stimmen von der SPD bekommen und haben ihr Lager sozusagen gar nicht ausbauen können. Jetzt reicht es vielleicht knapp für eine Ampelkoalition zwischen SPD und FDP bis zu den Bundestagswahlen. Aber wir wissen eben auch, FDP sitzt auf dem Mond und die Grünen ungefähr auf der Venus. Das heißt, man wird da ganz, ganz schwer nur zusammenkommen. Und das, was die Grünen aber wiederum sehr deutlich gemacht haben, anders als jede andere Partei, dass sie an ernsthafter politischer Gestaltung interessiert sind, dass sie bereit sind, inhaltliche Vorleistungen zu bringen. Das zeigt zum Beispiel das Wahlprogramm für Europa von 160 Seiten. Also wer einen Vorausdenker, einen Vordenker haben möchte an seiner Seite, in seiner Koalition, ist mit den Grünen sicherlich auch gut beraten. Vielen Dank.